Heute mit DJ Dark aus dem Cocoon Club Frankfurt.

hasta la victoria siempre. Siempre. We'll be right back. Club Night. Club Night mit DJ Dark aus dem Cocoon Club. We'll be right back.

Yeah. schon komfort. UFM Club Night mit DJ Dark. I'm a fireball.

UFM Club Night mit DJ Dark aus dem Cocoon Club Frankfurt. Diese Club Night könnt ihr heute Nacht auch im HR-Fernsehen erleben. Seht die DJs bei der Arbeit und checkt die neuesten Insider-Infos. Club Dates, DJ-History, Szene-News. Die Club Night, immer Samstagnacht im HR-Fernsehen. Watching. did what you found. Fought for the world and they paid with their lives. Stood proud till the end in the face of all those lies. Eagle flies across a blood-red sky. Remind you of the passing days. War es schon fast. Also ich hätte noch viel zu erzählen, aber die Zeit läuft uns davon. Also ich möchte euch noch auf ein paar Termine hinweisen. Freitag, also den nächsten 10.3. Ebene 3 in Wetzlar. Dann Samstag, 11.3. Mirage in Aschaffenburg. Und natürlich am Freitag, den 14.4. Cocoon Karfreitag. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr schneidet nicht ein da draußen und sehen uns dann spätestens am Karfreitag. Bis dann, lasst euch gut gehen. We'll be right back. love in my own reflection. With my own affection. With the vision that I see. There's nobody else. There's nobody else. I'm taking my own direction. I can see perfection. Sharing all I can for me. Yeah.